Kapitel 31. Sich vom Geschaffenen loslösen, um den Schöpfer finden zu können. Erstens. Das Geschaffene hindert die Gottvereinigung. Ich muss mich, so weit möglich, von ihm lösen. Der Knecht. Herr, ich bedarf wohl noch größerer Gnade, wenn ich dahin gelangen soll, dass kein Mensch und kein Geschöpf imstande ist, mir ein Hemmnis zu sein. Denn solange mich noch irgendetwas zurückhält, kann ich mich nicht frei zu dir emporschwingen. Wer gibt mir Schwingen gleich der Taube? Ich möchte entfliehen und Ruhe finden. Der so sprach, wollte ungehemmt empor. Was ist ruhiger als ein Auge ohne Arg? Was ist freier als ein Herz, das nichts auf Erden begehrt? Man muss also die ganze geschöpfliche Welt überschreiten, sich selbst vollkommen verlassen, in tiefer Geistessammlung verharren und zu der Einsicht kommen, dass du, der Schöpfer des Alls, mit den Geschöpfen nichts gemein hast. Wer nicht von allen Geschöpfen lässt, kann nicht in Freiheit dem Göttlichen zustreben. Zweitens. Die ganze Loslösung ist das Werk einer großen Gnade. Darum finden sich nur wenige beschauliche Menschen, weil nur wenige es verstehen, sich von allem Vergänglichen und Geschaffenen völlig zu lösen. Dazu bedarf es einer großen Gnade, welche die Seele erhebt und über sich selbst emporreißt. Ist der Mensch nicht im Geiste erhoben? Hat er nicht alles Irdische abgetan und sich gänzlich mit Gott vereinigt? So mag er wissen und besitzen, was immer. Es ist weiter nicht von Belang. Der wird noch lange klein bleiben und an der Erde kleben, der außer dem einen, unermesslichen, ewigen Gut noch irgendetwas für groß hält. Alles, was nicht Gott ist, ist nichts und muss für nichts gehalten werden. Es ist ein großer Unterschied zwischen der Weisheit eines erleuchteten, frommen Menschen und dem Wissen eines belesenen, eifrigen Klerikers. Weit edler ist jene Weisheit, die da von oben aus göttlicher Eingebung quillt, als das Wissen, das man sich in mühsamer Geistesarbeit erwirbt. Es gibt nicht wenige, die nach Beschaulichkeit verlangen, aber sie rühren keinen Finger, um zu tun, was dazu erforderlich ist. Ein großes Hindernis ist, dass man bei Zeichen und sinnfälligen Dingen stehen bleibt und viel zu unabgetötet lebt. Drittens. Jeder hängt am Äußerlichen. Das Äußere wird beachtet, das Innere kaum. Ich weiß nicht, was es ist, welcher Geist uns leitet und was wir eigentlich wollen, dass wir, die doch, wie es scheint, für Geistesmenschen angesehen werden, so sehr viel Mühe und noch mehr Sorge an vergängliche und belanglose Dinge verschwenden und über unser inneres Leben nur selten einmal ganz gesammelt nachdenken. Wie schmerzlich zu denken! Kaum haben wir uns ein wenig gesammelt, da stürzen wir uns wieder nach außen und unterlassen es, unser Tun einer gewissenhaften Prüfung zu unterziehen. Wir beachten nicht, wo unsere Neigungen wurzeln, und für all das Unreine in uns haben wir keine Träne. Alles Fleisch hat seinen Weg verdorben, und deshalb brach die große Sintflut herein. Ist unsere innere Neigung ganz verderbt, so ist notwendig auch das Tun verderbt, das aus ihr folgt. Es macht deutlich, dass es an innerer Kraft gebricht und verdorben ist. Aus reinem Herzen sprießt die Frucht eines guten Lebens. Was einer leistet, das wird gefragt. Welche sittliche Kraft ihn dazu antreibt, darüber macht man sich weniger Gedanken. Ob einer tapfer, reich, schön, umgänglich, ob er ein guter Schreiber, ein guter Sänger, ein guter Arbeiter ist, das sucht man festzustellen. Aber wie arm im Geiste, wie geduldig, wie sanftmütig, wie fromm und innerlich er ist, darüber schweigen viele. Die Natur sieht auf das Äußere des Menschen, die Gnade wendet sich dem Inneren zu. jene unterliegt oft der Täuschung, diese hofft auf Gott, um nicht einer Täuschung zu verfallen.